liebe Damen und Herren, heute sind wir in Gedanken in Srebrenica. Unser Anlass ist diesem Tag gewidmet. Heute, am 11. Juli, jährt sich zum 10. Mal der Fall der UNO-Schutzzone von Srebrenica, in dessen Folge 8000 bosniakische muslimische Männer und Knaben von serbischen Militäreinheiten umgebracht wurden. Es waren Mordlust, zynisches Kalkül und westliche Ignoranz, die zu Tragödien unfassbare Dimensionen führten. In seiner Tragweite übertrifft dieses Massaker alle anderen Gräueltaten, die im Bosnienkrieg verübt wurden. Als solches war es ein Völkermord. Von den Tötern, von den Serben, fehlt noch immer ein Schuldeneingeständnis. Die Untaten werden relativiert. Die Tragödie in Srebrenica kann und darf nicht vergessen werden.